Erster als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron. Sein Gewand füllte den Tempel. Zweite Engel standen vor ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 Flügeln bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Dritter, sie riefen zueinander, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Seine Größe ist überall auf der Erde. Vierter, die Türschwellen bebten wegen ihres Rufens. Das Haus füllte sich mit Rauch. Fünfter, ich sagte, o weh. Ich bin verloren. Meine Lippen sind nicht rein. Ich lebe unter Menschen, die auch unreine Lippen haben. Ich habe den König, den Herrn, gesehen. Sechster, ein Engel flog zu mir. Er hatte einen heißen Stein in der Hand. Er hatte ihn mit einer Zange vom Altar genommen. Siebter, er berührte meinen Mund damit. Er sagte, dieser Stein hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist weg. Deine Sünde ist vergeben. Achter, ich hörte die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich schicken? Wer will für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich. Schick mich. Neunter, er sagte, geh zu diesem Volk und sprich. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Zehnter, mach die Herzen dieses Volkes hart. Mach ihre Ohren taub und ihre Augen blind. Sie sollen nicht sehen und nicht hören. Sie sollen nicht verstehen und sich nicht ändern. Dann werden sie nicht geheilt. Elfter, ich fragte, wie lange, Herr? Er sagte, bis die Städte zerstört sind. Dort wohnen dann keine Menschen mehr. Die Häuser sind leer. Die Felder sind zerstört und werden zur Wüste. Zwölfter, der Herr wird die Menschen weit wegschicken. Das Land wird dann sehr leer sein. Dreizehnter, wenn nur ein Zehntel der Menschen bleibt, wird auch dieses zerstört. Es ist wie bei einem Baum. Wenn man ihn fällt, bleibt ein Stumpf. Dieser Stumpf ist ein heiliger Anfang.